Das zentrale Arbeiterclubhaus im Gebiet Munsu in Pyongyang wurde hervorragend rekonstruiert. Am 18. Oktober gab es die Einweihungsfeier. Daran nahmen teil Cha Dong-hae, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die leitenden Mitarbeiter und Angehörigen der Jugendschlosstruppe Sokdosen, die sich an der Rekonstruktion beteiligten, die Mitarbeiter des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang. Cha Dong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas, hielt eine Einweihungsansprache. Er unterstrich, das rekonstruierte zentrale Arbeiterclubhaus sei ein fürsorgliches Geschenk des Genossen Kim Jong-un für die Arbeiter und Mitglieder des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas und ein monumentales Bauwerk der Ära der Partei der Arbeit Koreas. Die Belegschaft des Clubhauses sollte die Führungsverdienste der hervorragenden Menschen von Paek Do-san ewig glorifizieren und das Clubhaus gut verwalten.